Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot gute Unterhaltung für eure Quarantänezeit. Ja, es gibt dieses Mal nicht einen spezifischen Film, über den ich spreche. Ich habe mir die letzten Wochen überlegt, was ich so machen soll für diesen Podcast. Einige haben vielleicht schon gedacht, dass ich dem Virus erlegen bin, nachdem so lange keine neue Folge kam und auch die letzte Folge ja schon eine vorab aufgezeichnete war. Aber ich dachte mir, jetzt mache ich dann doch mal wieder was und habe mir eben einfach nur überlegt, worüber könnte man eine Folge machen. Kino ist ja nicht drin, das glaube ich weiß jetzt jeder. Keine Sorge, ich will gar nicht viele Worte über das Thema der Quarantäne verlieren, also nicht im Speziellen warum, denn dafür gibt es sehr, sehr viele Podcasts, die dazu informative Sachen aufbereiten oder unterhaltend dieses Thema aufgreifen. Ich werde dieses Thema tatsächlich aus diesem Podcast ausklammern, aber es ist Anlass für diese Folge trotzdem. Und zwar möchte ich euch ein paar Sachen empfehlen, ein paar Klassiker, ein paar Filme, die ich sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze und vor allem jetzt umso mehr schätze in dieser Zeit, in der wir alle im Haus bleiben sollten, in der wir alle uns zurückziehen müssen. Es fällt sehr schwer, muss seine sozialen Kontakte sehr, sehr reduzieren. Alles völlig klar, ist für uns alle, glaube ich, nicht leicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, was für Filme könnte man in der Zeit gucken? Und das ist ja natürlich ein Podcast, der sehr oft schwierige, kontroverse und provokante Filme sicher auch behandelt, die nicht immer die leichteste Kost sind. Und das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was jeder in dieser Zeit gucken will. Und das kann ich sehr gut verstehen. Und deswegen dachte ich mir, ich empfehle jetzt mal Filme, oder eher gesagt sogar Filmreihen, also mit anderen Worten ein bisschen mehr Stoff zu gucken, die genau das nicht machen, die eben nicht unbedingt belastend sind, sondern die wirklich das tun, was Film für ganz viele Menschen immer tun sollte. Und zwar ja die Möglichkeit zu geben, zu entkommen, in eine Welt zu reisen, in der man nicht zu Hause ist, in der alles anders ist und einfach mal für 2 Stunden den Alltag vergessen. Das ist ja wirklich so eine ganz klassische Definition von Kino und von Film. Und da man das jetzt aktuell nicht in den heimischen Kinocentern machen kann, dachte ich mir, was gibt es sonst so, was man gucken kann? Ich habe extra nachgesehen, alle Filme, die ich empfehle, sind entweder mit Netflix-Abos zu haben oder mit Amazon Prime-Abos oder aber eben, man kann sie auf den entsprechenden Plattformen, Amazon Prime oder Google, zumindest leihen. Und dann sind es in der Regel auch, dadurch, dass das alles nicht so super neue Filme sind, sind es alles Sachen, die für so 2-3 Euro zu haben sind. Ich weiß, ist jetzt auch nicht die leichteste finanzielle Situation für manche, aber wer sich's leisten kann oder möchte oder irgendwie das hinkriegt, alle diese Filme, finde ich, sind es wert, weil sie eben genau das vorrangig hinkriegen, einem eine andere Welt zu zeigen als die eigene. Etwas, was fantastisch ist und wo man einfach mal 2 Stunden das vergisst, was einen selber gerade umgibt. Und das Ganze habe ich in 3 gröbere Reihen gepackt, die auch ganz gut sich abstecken lassen. Und zwar zum einen, es ist überhaupt keine große Überraschung, wer diesen Podcast länger schon hört, ist es einfach die Filmografie von Wes Anderson. Wer jetzt nicht weiß, wer das ist, weil das kann ja sein und das ist nicht ein Podcast, der immer dieselben Leute anspricht, auch von den Inhalten, das variiert ja auch ein bisschen. Deswegen gibt es sicher Leute, die vielleicht trotzdem nicht wissen, wer Wes Anderson ist. Ja, ganz klar, es ist einer meiner Lieblingsregisseure überhaupt. Und was Wes Anderson auszeichnet und warum ich finde, dass er so super gut in diese Zeit passt und in diese Kategorisierung hier auch, ist, dass er mit seinen Filmen immer fantastische Welten aufmacht. Also er erzählt eigentlich nie eine Geschichte wirklich aus dem Alltag. Und selbst seine Geschichten, die im Alltag spielen, da ist trotzdem irgendwas sehr Ungewöhnliches immer in diesen Stories. Entweder sind es die Figuren, wie sie sich verhalten, die Situation, in denen sich die Figuren befinden. Also es ist eigentlich immer etwas dabei, was sehr ungewöhnlich ist und dementsprechend einen nicht wirklich an die eigene Lebensrealität erinnert. Es gibt dann natürlich Verweise und es gibt Bezüge und es sind auch Filme, die mich, also nicht jeder davon, aber manche davon regen auch zum Nachdenken an und auch zum Reflektieren und das ist da sicher auch mit drin. Aber gerade die ich jetzt hier explizit nenne, sind die meisten davon sind explizit Abenteuerfilme, kann man sagen. Wirklich Filme, wo es darum geht, was zu sehen, was man sonst nicht sieht. Und vor allem das Schöne ist bei Wes Anderson, dass das Ganze halt auch wirklich sehr, sehr liebevoll gestaltete Welten sind. Also mit vielen Details, es ist sehr verspielt. Er hat ganz oft eine Art Puppenhausoptik auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, einfach jetzt was jetzt gut passt und was man jetzt gut gebrauchen kann. Und deswegen nenne ich ein paar Filme von Wes Anderson, die ich explizit jetzt empfehlen würde für diese Phase oder für diese Zeit aktuell. Und das ist zuallererst einmal der Film Der fantastische Mr. Fox. Wer den jetzt googeln will, das habe ich den Titel extra deutlich gesagt. Und zwar ist das gleich, vielleicht gleich ein Film, der für manche vielleicht nicht so leicht ist, ja, oder für manche nicht ganz so reizvoll ist, denn der Film ist in Stop-Motion animiert. Das heißt, das sind alles Figuren, die eben in mühevoller Kleinstarbeit jeden Frame, jede Sekunde ein bisschen bewegt werden und dadurch entsteht dann ein Film. So viel zur Definition des Begriffes Stop-Motion. Und es geht in dem Film einfach nur um eine kleine Fuchsfamilie und ja, wie die so ihren Alltag bestreiten. Das Ganze ist aber eben ganz eindeutig der Realität enthoben. Also die Tiere tragen Kleidung, die Tiere reden ganz normal miteinander. Also sie kommunizieren nicht über Tierlaute, sondern sie reden einfach Englisch miteinander oder halt welcher Sprache auch immer ihr das euch dann angucken wollt. Und das Ganze hat eine ganz klare Gesellschaft. Also die Tiere haben Jobs und eben laufen in menschenähnlichen Klamotten rum, also mit Anzügen, Krawatten und allem. Und trotzdem tun sie aber Dinge, die Tiere tun würden. Also der Fuchs ist eben ein Räuber und er stiehlt halt gerne ja, Nahrung sich zusammen und ernährt sich so. Und dieser Film thematisiert das in Form der Hauptfigur des fantastischen Mr. Fox eben, der so ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, ein bisschen ruhiger zu leben, so ein bisschen sich anzupassen an das Leben, das er jetzt eigentlich leben sollte, als Familienvater, als Ehemann und eben für seine Familie sorgen sollte und eben ein bisschen ja, beschaulicher jetzt alles gestalten sollte. Und das will er nicht so ganz einsehen und deswegen neigt er dazu, immer sich bei drei Bauern zu bedienen und denen Sachen zu klauen. Und diese Bauern, die finden das gar nicht lustig und es entsteht eine hitzige Schlacht, kann man sagen, zwischen diesen Bauern und dem Fuchs und eben auch dessen Umfeld natürlich. Dieser Film, finde ich, eignet sich super für diese Zeit, gerade weil er völlig der Realität enthoben ist. Es ist völlig fernab von allem, allein schon durch die Animationsart natürlich, dadurch, dass es keine echten Tiere sind oder sowas oder keine computeranimierten Tiere, die fotorealistisch aussehen sollen, sondern es sind ganz klar Puppen. Und ich finde, es ist sehr, sehr schön. Ich verstehe es, wenn nicht jeder was mit Stop-Motion anfangen kann, aber ich würde hier wirklich empfehlen, gebt dem Ganzen eine Chance. Das Ganze ist sehr, sehr lustig, es ist sehr absurd. Eben weil Wes Anderson immer eine ganz eigene Welt kreiert und hier am allerdeutlichsten, weil er eben nicht einmal menschliche Protagonisten hat. Und was trotzdem all seine Filme verbindet, ist, dass seine Figuren sehr menscheln, wenn man das mal so ausdrücken kann. Denn all seine Figuren haben Fehler, aber es sind auch gerade die Fehler, die man selber auch an Mitmenschen beobachtet, die man mag. Denn es sind, ja, es macht sie erst dreidimensional, es macht sie erst komplex. Es sind Dinge, die man auch nicht missen möchte, denn diese kleinen persönlichen Macken und Verfehlungen oder was auch immer man da hat, das macht einen ja auch erst aus und das macht diese Charaktere auch vor allem immer bei Wes Anderson aus. Das kann man ganz allgemein für all seine Filme sagen. Und der fantastische Mr. Fox ist auf jeden Fall so mit sein leichtester Film, würde ich sagen, weil er eben auch eine Message hat, aber die ist nett, die ist locker, die ist auch universell annehmbar, würde ich sagen. Und es macht einfach Spaß, es zu sehen. Es ist wunderschön gestylt alles. Das Ganze spielt eher so im Herbst. Also alles ist in Orange-Brauntönen. Und es ist, also ja, ich kann es nur immer wieder sagen, auch wenn ich mich jetzt schon zum 10. Mal wiederhole. Es ist einfach wunderschön gemacht. Und es ist eine ganz tolle Art von Realitätsflucht an der Stelle. Man ist wirklich 2 Stunden in einer völlig anderen Geschichte und man hat völlig andere Probleme, denn die Probleme dieser Figuren sind nicht die, die man unbedingt selber hat. Zumindest nicht genau so und nicht genau in dieser Form. Ja, und trotzdem eben berühren diese Figuren und diese Szenarien, weil sie eben menschlich wirken durch die Fehler, die sie haben. Also zum einen, der fantastische Mr. Fox, habe ich geguckt, gibt es auch bei Prime, ist bei Prime auch tatsächlich inkludiert in dem Standard-Abo, das ihr bei Amazon haben könnt, wenn ihr das normale Versand-Abo habt, könnt ihr diesen Film einfach gucken. Alle anderen Filme von Wes Anderson sind leider aktuell nicht auf den gängigen Plattformen zu haben, also auf den Netflix und auf Amazon, können aber sehr wohl bei jeder dieser Plattformen ausgeliehen werden oder bei Google ausgeliehen werden, völlig egal wo, ihr kriegt das auf jeden Fall. Und der nächste Film, den ich dann nennen will, das ist dann so das Gegenteil von diesem sehr leichten, lustigen Fantastic Mr. Fox. Das ist jetzt noch der ernsteste von den Filmen, den ich heute empfehlen werde, würde ich sagen. Und zwar The Darjeeling Limited. Wer das nicht kennt, ist eben auch ein Film von ihm über 3 Brüder, die nach Indien reisen oder durch Indien reisen, den ganzen Film über. Sie sitzen in einem ja, sehr luxuriösen Zug, zumindest für die Verhältnisse, sage ich mal. Und wollen im Grunde da ja so ein bisschen eine Selbstfindungsreise machen. Was wieder an dem Film super in diese Reihe passt, ist einfach, dass diese Figuren sich schon mal in einem kulturellen Raum bewegen, den wir in der Regel hier nicht unbedingt alle kennen. Manche Leute schon, manche waren schon in Indien, ich zum Beispiel nicht. Aber allein das macht es schon irgendwie schön anzusehen. Es ist wirklich ein anderer kultureller Raum. Es ist eine ganz andere Landschaft. Es sind andere Gepflogenheiten. Und diese 3 Brüder haben auf jeden Fall ihre Probleme. Und der Film hat auch seine sehr emotionalen Stellen, auf jeden Fall. Und es ist ganz klar auch die Absicht dahinter, dass man sich irgendwo auch wiederfindet in diesen Figuren und vielleicht selber auch ein bisschen spiegeln kann, die eigenen Unzulänglichkeiten, die man vielleicht in der eigenen Familie auch kennt, mit denen man sich vielleicht aktuell mehr auseinandersetzen muss als sonst. Aber es ist nie auf eine bedrückende Art und Weise, würde ich sagen. Es ist in der Regel immer mit einem positiven Ausgang aus jeder Szene. Es ist immer, es ist was zum Nachdenken, aber es ist nie was Belastendes, würde ich sagen. Und es ist tatsächlich für mich persönlich der Lieblingsfilm von Wes Anderson. Also bis jetzt habe ich keinen seiner Filme gesehen, den ich mehr mag. Und ja, bleibt aktuell auch so. Mal gucken, wie der neue dann wird, der eigentlich dieses Jahr rauskommen sollte. Vielleicht kommt er jetzt auch gar nicht raus oder wird dann irgendwie ganz ans Ende verschoben, wer weiß. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil diese drei Brüder sehr, sehr unterschiedlich sind und man doch jeden verstehen kann. Jeder von den drei, ja, hat irgendwie was Interessantes an sich. Keiner von den drei wirkt nur unsympathisch oder wirkt nur oberflächlich oder was auch immer. Also jeder von denen hat sicher Seiten oder Aspekte, wo man sagt, ah, das ist nicht so schlau, warum verhältst du dich so, warum bist du so drauf? Aber unterm Strich kommen sie dann doch irgendwo alle zusammen, weil sie eben, ja, diese gemeinsame Historie haben und ja auch zusammenfinden wollen. Und das, finde ich, ist ein schöner Grundgedanke, den dieser Film hat. Und nebenbei macht es einfach Spaß, weil sie halt, weil es wirklich was völlig anderes ist, was man halt sonst nicht unbedingt, auch nicht mal in Filmen unbedingt sieht. Es ist ein Film, der sich Zeit nimmt, der eher ruhiger ist, aber deswegen trotzdem Humor hat. Und eben, durch die Szenerie allein schon ist es, glaube ich, was jetzt gerade gut tut, dass man ein völlig anderes Spektrum sieht auf dieser Welt und sich da einfach mal drin verlieren kann. Und ja, deswegen ist der hier auch auf dieser Liste. Und dann habe ich noch zwei von Wes Anderson und die kann man so ein bisschen im Doppelpack abhandeln, würde ich sagen. Denn was sie beide auf jeden Fall verbindet, sie sind ganz klare Abenteuerfilme von Wes Anderson. Und zwar sind es Die Tiefseetaucher und Moonrise Kingdom. Ich sage das immer extra so ganz langsam und deutlich, damit man das auch alles mitschreiben kann, wenn man das denn möchte. Die Tiefseetaucher handelt von einer Expeditionscrew, die ja so Filme über das Meeresleben dreht und was da unten so alles für Flora und Fauna zu finden ist. Und ja, darum geht es im Grunde. Die Hauptfigur ist Bill Murray, der spielt den Captain dieser Crew, Steve Zissou. Und Steve Zissou ist ein bisschen ein Arschloch, kann man schon so sagen. Aber es ist die klassische Version eines liebenswerten Arschlochs. Also er ist sowohl sexistisch, er hat auf jeden Fall eine gewisse toxische Männlichkeit an sich, indem er halt eben einfach von sich sehr eingenommen ist und andere Leute sehr unterbuttert. Und das klingt alles jetzt erstmal super negativ, aber das ist wieder typisch das, was bei Wes Anderson einfach das besonders macht. Er verpackt all diese realen und vielleicht unangenehmen Thematiken und Charakterzüge in seiner fantastischen, bunten, ja, schrillen Welt. Und das ist hier besonders bizarr. Es ist auf jeden Fall ein Film, der ganz klar der Realität enthoben ist, allein dadurch, wie das Ganze aufgemacht ist. Also ich habe vorher mal schon vom Puppenhaus geredet. Hier ist es extrem überdeutlich, denn die ganze Crew von Steve Zissou lebt eben auf einem Schiff, der Belafonta, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und dieses ganze Schiff wurde zum Beispiel auch für den Film gebaut, also in einem Querschnitt. Das heißt, man sieht mal jeden Raum so durchgehen, da drin ist eine Sauna verbaut. Also auch lauter so sehr bizarre Sachen auf einem Forschungsschiff, die da gar nicht reinpassen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach ein Film, den man sich angucken kann, weil er hat zwar auch seine ernsteren Stellen und es geht zum Beispiel um eine Reporterin, die Steve Zissou interviewen will und mit der hat er dann auch irgendwie eine recht schwierige zwischenmenschliche Beziehung irgendwie. Und dann kommt ein junger Mann am Anfang, der sagt, hey, ich bin dein lange verschollener Sohn und wir hatten nie Kontakt. Und dann versucht er zudem so eine Connection aufzubauen und so. Das sind so die Grundsachen, die diese Figuren beschäftigen. Und nebenbei versuchen sie aber, ein ganz besonderes Lebewesen zu finden, und zwar den Jaguarhai. Und der Jaguarhai soll angeblich existieren irgendwo im Ozean draußen. Und ja, Steve Zissou hat eigentlich den Plan, den Jaguarhai umzubringen, denn er hat seinen Forschungskompagnon auf der letzten Mission gefressen. Und deswegen sagt er sich, okay, diesen Hai mache ich platt. Also auch an der Stelle wieder super bizarr, denn es ist scheinbar keine friedliche Forschungsmission, sondern eigentlich will er sich rächen an diesem Tier. Und ihr merkt schon, das ist alles sehr, sehr komische Mischung und bizarr. Aber genau deswegen sind das Filme, die ich jetzt empfehle, weil sie eben nichts mit dem zu tun haben, womit man sich jetzt vielleicht gerade eigentlich im Leben rumschlagen muss. Und dann stört es auch gar nicht, wenn diese Filme mal nachdenklichere Töne zwischendurch anschlagen. Denn ja, es passt gut in diese Welt rein und man kann sich mal mit anderen Personen und ihren Leben beschäftigen und ja, einfach nur entkommen. Und ja, und dementsprechend ist das ein bisschen ein Doppelpack, weil dieser Film Tiefseetaucher ist ganz klar schon eher ein Abenteuerfilm. Die Leute reisen zu verschiedenen Inseln und Orten und alles ist irgendwie ja sonderbar. Nichts ist so richtig wie in unserer Welt. Und das ist es auch in Moonrise Kingdom. Und Moonrise Kingdom geht um einen Pfadfinder, der ja sich unsterblich in ein Mädchen von seiner kleinen Insel, auf der er lebt, auf New Penzance Island. Dort verliebt er sich eben in ein Nachbarsmädchen und die beiden wollen zusammen durchbrennen und abhauen. Und das ist einfach eine schöne Love Story. Es ist sehr unschuldig einfach, weil es sind beides Kinder in dem Fall. Es ist eben nicht die klassische Teen-Romance, weil die beide sind gerade so eher auf der Schwelle zum Teenager. Und ich finde es persönlich einfach super witzig und niedlich anzusehen, wie die beiden damit umgehen. Weil bei Wes Anderson sind auch die Kinderfiguren oft irgendwie so ein bisschen wie kleine Erwachsene. Also die Art, wie sie miteinander reden, wie sie sich verhalten, ist oft unverhältnismäßig reif für ihr Alter. Und das macht es einfach schon automatisch so ein bisschen witzig. Und natürlich hat auch Moonrise Kingdom hier und da mal ernstere Themen oder Aspekte, eben allein schon, dass die Hauptfigur, der Pfadfinder, eben ist voll weise und hat deswegen so ein bisschen auch ja die Schwierigkeiten, so seine Heimat in dieser Welt zu finden oder so einen Ort, an dem er sich geborgen fühlt. Und das steckt da sicher auch alles mit drin und das kann man auch nicht ignorieren oder so. Aber es sind eben nicht es ist nicht die Art der Aufbereitung, die einen belastet oder die einen traurig stimmt oder die einen wirklich runterzieht oder so, sondern es sind immer Sachen, die einen, wenn dann, nachdenklich machen, aber auf eine ja schöne Art und Weise, wenn man es mal so ganz plump formulieren soll. Ja, und jedenfalls darum geht es. Diese beiden wollen zusammen durchbrennen und sich auf der Insel an einer geheimen Stelle niederlassen. Aber natürlich haben alle anderen Leute damit ein Problem. Zum einen logischerweise die Eltern der Tochter, also des Mädchens, von Susie heißt das Mädchen. Und genau, diese Eltern wollen das auf jeden Fall nicht. Die wollen schon ganz gern so ihr 12-, 13-jähriges Mädchen wieder nach Hause holen, nachdem sie einfach abgehauen ist. Und ja, dadurch, dass der Junge, der Pfadfinder, nicht so einen richtigen Elternteil hat, gibt es so zwei ja männliche Figuren, die sich um ihn kümmern wollen oder sich verantwortlich fühlen. Das ist zum einen sein Pfadfinderleiter, gespielt von Edward Norton, in einfach mit seiner besten Rolle, würde ich fast sagen. Ich finde ihn da wirklich perfekt besetzt. Besser hat er für mich nie in eine Rolle gepasst als in diese. Und zum anderen auch den lokalen Polizisten, den einzigen Polizisten, den es auf der Insel gibt, gespielt von Bruce Willis. Und die beiden ja nehmen sich so ein bisschen der Rolle an und wollen diesen Jungen ja auf den rechten Pfad führen. Und ja, im Grunde ist das die Geschichte. Es geht nur darum, dass diese anderen Inselbewohner versuchen, dieses kleine, draufgängerische Liebespärchen da wieder einzufangen. Und eben, es ist wieder eine ganz eigene Welt. Es ist alles sehr, ja, sehr sonderbar inszeniert einfach. Man kann das nicht mit der Realität vergleichen und gerade deswegen, finde ich, passt es so gut hier rein. Ja, das ist so viel zu Wes Anderson, so viel mehr. Es gibt noch viele weitere Filme von Wes Anderson und ich finde sie alle gut, aber ich fand, diese vier haben besonders gut jetzt zu diesem Thema gepasst, denn sie alle bieten einen Ausblick in andere Welten, in andere Szenarien und in andere Umstände und deswegen passen sie, glaube ich, ganz gut. So, während Wes Anderson natürlich so ein bisschen, ja, so diese Brücke schlägt zwischen Humor und Sentimentalität und Emotionen auch weg trotzdem, so gibt es aber auch etwas, was vollkommen jetzt in die Richtung des Humors abdriftet und wo es auch nicht so viel ja, zusätzliche Sachen rauszuziehen gilt. Und das ist die Filmografie von Adam McKay. Adam McKay habe ich in diesem Podcast schon mal besprochen vor vielen Jahren. Und zwar als sein Film The Big Short rauskam. Den kennen vielleicht einige. Das war ein Film über die Finanzpolitik, über den Häusermarkt in Amerika, wie der implodiert ist und wie damit manche Menschen dann auch Profit gemacht haben. Also es hat ja mit Finanzen zu tun und auch mit Politik, aber es ist nicht mit der Finanzpolitik. Genau, und dieser Film, den kennen vielleicht die meisten, aber davor hat Adam McKay ein ganz bestimmtes Genre sehr stark bedient und zwar die Smart Dumb Comedy, würde ich das nennen. Und zwar sind es sehr witzige, sehr, sehr alberne und vor allem absurde Komödien gewesen. Immer in der Hauptrolle mit Will Ferrell. Also wer Will Ferrell kennt und nicht mag, das tut mir dann leid, weil dann macht diese ganze Kategorie für euch vielleicht nicht so viel Sinn. Man muss ihn schon mögen, weil er eben, wie gesagt, immer die Hauptrolle hier spielt in diesen Filmen. Und ja, jedenfalls, worum geht es in diesen Filmen? Es sind immer ganz, ganz absurde Hauptcharaktere. Also die Figuren in diesen Filmen sind in der Regel immer richtige, dumme Männer, die sich wirklich unreif und auch toxisch verhalten und wirklich ein IQ von maximal 70 haben. Also sie sind wirklich komplett bescheuert. Und genau deswegen macht es so Spaß, diese Filme jetzt zu gucken, weil sie vollkommen der Realität enthoben sind und einfach nur albern sind. Und es gibt keine Konsequenz für irgendwas. Alles in diesen Filmen ist völlig absurd und nicht ernst zu nehmen. Und die Filme, die ich explizit damit meine, ist einmal Talladega Nights. Das, ich glaube, im Deutschen heißt es die Legende von Ricky Bobby. Also, wenn ihr Adam McKay oder Will Ferrell googelt, findet ihr den auf jeden Fall. Talladega Nights. Und dann gibt es noch so einen deutschen Zusatztitel. Dann noch der Film Step Brothers und The Other Guys und auch noch Anchorman. Das sind alles Filme von Adam McKay. Und in all diesen Filmen spielt Will Ferrell die Hauptrolle oder mitunter die Hauptrolle. Und worum geht es in diesem Film? In Talladega Nights spielt Will Ferrell den Rennfahrer Ricky Bobby. Und Ricky Bobby ist ganz, ganz erfolgreich als Rennfahrer. Und er ist also ein NASCAR-Rennfahrer, nicht Formel 1 oder so. Und er ist wirklich ganz oben angekommen. Er hat alles, was er je wollte. Aber was er auf jeden Fall ist und was alle Figuren bei Adam McKay sind, seine Hauptfiguren sind immer die klischee-dummen, weißen, männlichen Amerikaner. Und ja, er spricht hier starken Klischees. Und wer sagt, er findet es blöd, wenn Leute so zweidimensional dargestellt werden. Ja, bin ich auch bei Ihnen. Das muss nicht immer sein. Und bei Wes Anderson ist es schön, dass es nicht so ist. Hier ist genau das, was den Humor ausmacht. Dass diese Figuren völlig bizarr sind und völlig absurd. Also nicht mal ansatzweise kann man sich einen echten Menschen vorstellen, der so drauf ist. Aber trotzdem sind immer diese kleinen Funken da, wo man sich so denkt, ja, das hat man zumindest schon mal in den Nachrichten gehört, wenn man sich amerikanische Nachrichten anguckt, über ja, was da so alles passiert. Also es sind alles ein bisschen, diese Charaktere, klischeemäßig müssten sie alle aus Florida oder Texas kommen, denn sie spielen wirklich so diesen Klischee-Hillbilly immer oder wirklich den Klischee-Amerikaner, der sich selbst und sein Land und sein ganzes Sein völlig überschätzt und sich selbst über alles stellt. Und ich finde diese Filme extrem witzig, muss ich sagen. Es ist sicher nicht für jeden was, aber also ich breche da jedes Mal ab und dachte mir, und ich habe mir sie selber jetzt erst wieder zum großen Teil angeschaut. Und ich fand sie genau deswegen jetzt gerade so gut und so passend, weil man einfach nur ablachen kann, weil es überhaupt nicht realistisch ist, weil es überhaupt nicht versucht, einen irgendwo an die Realität zu erinnern, sondern es ist einfach nur lustig und schön, über völlige Idioten abzulachen. Ich sag's ganz ehrlich. Talladega Nights handelt, wie gesagt, von Ricky Bobby, einem NASCAR-Rennfahrer, der ganz, ganz oben angekommen ist. Und es ist eine ganz klassische Geschichte auch. Diese Geschichten sind immer sehr, sehr klassisch gehalten, auch im Falle von Talladega Nights. Ist es natürlich so, dass Ricky Bobby einen Konkurrenten bekommt aus der Formel 1, der ihm dann ja seinen Rang streitig machen wird. Und ja, letzten Endes ist es so diese klassische Sportgeschichte von dem Sportler, der ganz oben ist, zu größenwahnsinnig ist, dann alles verliert und sich dann wieder zurückbesinnen muss auf das, was er eigentlich ist und dann sich wieder hochkämpfen muss als Underdog. Und genau so läuft dieser Film ab. Es ist völlig standardisiert an der Stelle. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, denn diese Standard-Story wird sowieso völlig davon verdrängt, wie absurd die Menschen sich in diesen Geschichten verhalten. Also wir kriegen eine klassische Szene, die wir auch in jedem Rocky zum Beispiel kriegen würden, aber aufgrund dessen, dass die Figuren komplette Idioten sind und sich komplett bescheuert auch gegenüber allen anderen verhalten, dadurch entsteht dann erst der Humor und dadurch gehen diese Szenen dann oft auch gar nicht unbedingt so aus, wie sie eigentlich in diesem Genre ausgehen sollten, in diesem klassischen Sport-Inspirational-Biopic. Und ja, das finde ich extrem gut. Das funktioniert für mich einfach, ich sage es ganz ehrlich. Und Will Ferrell, wie gesagt, wenn man ihn mag, ist es großartig, dann macht es einfach nur Spaß, das zu sehen. Talladega Nights ist auch auf Netflix zu gucken aktuell, da habe ich ihn jetzt gerade selber auch nochmal gesehen. Und dann gibt es auch noch The Other Guys, den gibt es auch auf Netflix. Bei The Other Guys, im Deutschen einfach nur leider etwas unhandlich, die etwas anderen Cops genannt. Der Titel ist da dann natürlich Programm. Es geht um einfach ein Cop-Duo, und zwar Will Ferrell und Mark Wahlberg. Und sie sind irgendwie nicht so die coolen Cops, sie sind nicht so der heiße Scheiß, so sie sind immer so ein bisschen im Hintergrund und Will Ferrell ist auch super happy damit. Er spielt so einen richtigen Bücherwurm-Polizisten, der gerne einfach nur so Akten schreibt und abheftet. Und ja, und damit ist er völlig zufrieden, aber sein Partner, Mark Wahlberg, ich glaube Terry heißt er in dem Film, der ist halt eher so ein bisschen aggro und der will so sich seine Männlichkeit beweisen und der will hoch hinaus und will auch mal so ein richtig krasser Typ sein, der durch die Gegend ballert. Und Terry ist absolut toxisch, was seine Männlichkeit angeht. Das ist völlig daneben, wie er sich verhält. Er ist auch gegenüber seiner Ex-Freundin extrem aufdringlich und verhält sich völlig falsch. Und was man hier grundsätzlich vielleicht mal sagen muss zu all diesen Filmen von Adam McKay, was er selber mal in einem Interview so beschrieben hat, ist, er macht sich über etwas lustig, also er parodiert etwas, aber er tut es auch gleichzeitig. Also er stellt es nicht einfach nur als negativ dar, sondern seine Hauptfiguren sind diese, ja, Man-Child, also wirklich so diese klassisch nie erwachsen gewordenen Männer, die sich völlig selbst überschätzen und alle anderen unterdrücken mit ihrer Art, aber es ist trotzdem humoristisch aufbereitet und deswegen, es ist ein bisschen bizarr vielleicht für manche, weil dadurch sind die Figuren halt, sie sind trotzdem die Helden in ihren Geschichten, auch wenn sie es eigentlich nicht sein sollten. Und das ist so grundsätzlich sein Ansatz, aber damit kritisiert er trotzdem dieses Verhalten, was man auch sagen muss, all diese Filme, die ich jetzt von Adam McKay nenne, die sind alle in einer Bush-Ära in Amerika entstanden. Also als dieses Land als Präsidenten einen Typen hatte, der Alkoholiker war oder ist, das ist man ja dann immer, der auch eindeutig nicht der Hellste ist und sich in Interviews immer wieder als ja Vollversager herausgestellt hat. Das alles wird heute überschattet von Donald Trump. Aber eben, diese Filme sind in einer Zeit entstanden, wo man dachte, schlimmer kann es ja mit einem Präsidenten nicht kommen. Und gerade George Bush hat das verkörpert, dieses America-Fuck-Yeah-Prinzip. Einfach so, wir sind die Geilsten auf der Welt und wir machen, was wir wollen und uns ist einfach egal, wie alle anderen das sehen. Und all diese Hauptfiguren bei ihm sind genauso drauf, nur dass sie natürlich dafür regelmäßig eine von Latz bekommen. Sie kommen dann schon irgendwie letzten Endes mit ihrer Art und Weise durch und es ist lustig und man will auch, dass sie irgendwie erfolgreich sind mit dem, was sie tun. Aber natürlich sind sie Witzfiguren und natürlich sind es nicht Menschen, die man im echten Leben kennen wollen würde. Und im echten Leben müsste man sie, wenn dann zumindest die ganze Zeit zurechtweisen und sagen, hey Alter, so geht's nicht, so kannst du dich nicht verhalten. Aber in diesen überhöhten, bizarren Welten dort ist es auch einfach lustig. Und wie gesagt, das ist seine Art der Satire, das ist auch seine Art der Kritik an dieser Art von Mensch oder an diesem ja, Klischee-Testosteron geladenen Verhalten. Und für mich hat es sehr, sehr gut funktioniert bei Talladega Nights, auch bei The Other Guys, wo es eben darum geht, dass diese zwei Cops groß rauskommen wollen und das ja irgendwie nicht so richtig gut hinkriegen. Und dann gibt es noch zwei weitere Filme, die dann noch klassischer reinpassen und die auch vielleicht noch deutlicher zeigen, dass es Satire ist. Und zwar ist es zum einen Step Brothers, im Deutschen glaube ich einfach nur Stiefbrüder. Und da ist wieder Will Ferrell die Hauptfigur zusammen mit John C. Reilly. John C. Reilly spielt auch schon in Talladega Nights eine Nebenrolle. Und zwar sind das beides Typen, die immer noch zu Hause wohnen bei ihren jeweiligen Eltern. Also sie sind nicht Brüder. Und der eine lebt immer noch bei seiner Mutter zu Hause, beide sind aber schon 40 Jahre alt. Und der andere lebt bei seinem alleinerziehenden Vater zu Hause. Und was passiert ist, dass diese beiden Elternteile sich aber kennenlernen und ja, nochmal heiraten und zusammen glücklich werden wollen. Aber jedes dieser Elternteile bringt eben leider einen 40-jährigen Sohn mit, der immer noch zu Hause wohnt. Und ihr seht schon, das ist völlig lächerlich und völlig, was ist denn das für eine Idee schon, was für eine Story? Denn natürlich spricht er auch hier wieder die Klischees an. Und zwar die Klischee ist, dass diese zwei Leute, diese beiden Jungs, sich nicht leiden können. Und ich nenne sie bewusst Jungs, denn sie sind extrem unreif. Also auch ihr Verhalten erinnert nicht an erwachsene Menschen, sondern sie benehmen sich halt, wie ein Zwölfjähriger sich vielleicht benehmen würde, wenn er plötzlich ungewollt ja einen neuen Bruder kriegt oder seine Familie sich erweitert und er da aber nicht mitreden kann. Und sie verhalten sich genau so. Es wird jedes Klischee bedient, das man kennt, nur dass in diesem Klischee halt gerade 40-jährige Männer stecken und ja, sich komplett daneben benehmen. Der Film ist komplett absurd, nichts ergibt einen Sinn im Grunde. Und genau deswegen ist es so lustig und genau deswegen ist es das Richtige für jetzt. Weil, ja, also erstens mal, es kommt immer ganz viel Improvisation in diesen Filmen vor. Also das Lustige sind dann immer gar nicht unbedingt die Szenarien und was die Leute tun, sondern wie sie damit umgehen. Und das ist immer zu einem hohen Grad improvisiert bei Adam McKay. Die Leute erzählen sehr, sehr komische Details über sich, diese Figuren. Also manchmal erfährt man Dinge, wo man sich denkt, wie sind sie denn darauf gekommen? Und erst im Making-of sieht man, dass es auch vier andere Versionen dieser Geschichte gab und man einfach dann die lustigste genommen hat oder die lustigste Version in einer Szene. Und das macht das Ganze halt sehr lebendig und auch unvorhersehbar. Und das macht es auch einfach unterhaltsam, dass man nicht weiß, wo geht's als nächstes hin. Diese Figuren sind sowas von bescheuert. Und trotzdem hat es in sich alles irgendwie eine Logik, auch wenn es komisch klingt. Aber auch in Step Brothers, so die sind zwar komplett bescheuert, die beiden, aber innerhalb des Films werden schon Regeln etabliert und es wird etabliert, wie sich Figuren zueinander verhalten. Und dann verhalten sie sich konsequent so und ziehen das einfach durch. Und ja, wie gesagt, ich finde es extrem lustig. Es ist ein bisschen komisch, über sowas so ausführlich zu reden, weil es ist fast schon auf diesem Level, wo man versucht, Humor zu erklären und das macht keinen Sinn, weil dann ist der Witz verloren am Humor. Und dementsprechend versuche ich das auch gar nicht weiter. Der andere Film, den ich auch nennen will, der auch nochmal deutlich macht, dass es Satire ist, neben diesen 40-jährigen Männern, die immer noch zu Hause wohnen und unselbstständig sind, ist natürlich Anchorman. Und Anchorman ist ein absoluter Klassiker in diesen, das ist so der bekannteste eigentlich unter den Adam McKay-Filmen, unter seinen, ja, Smart-Dumb-Comedies. Anchorman handelt von einem, ja, Nachrichtensprecher in den 70ern, der ein absoluter Chauvinist ist, wirklich sexistisch ohne Ende, völlig von sich selbst eingenommen und er hält sich für den Allergeilsten und er ist eben, ich glaube in Chicago, ja, bei irgendeinem lokalen Nachrichtensender ist er der große heiße Scheiß, er ist der krasse Typ, alle feiern ihn und er hängt eben mit seinen Nachrichtenbuddies ab, also mit dem Typen, der die Sportnachrichten macht, der Typ, der das Wetter macht und so weiter und die alle bilden so eine klassische Männerklicke und feiern sich richtig und finden sich ganz, ganz toll. Doch dann plötzlich kriegt Ron Burgundy, so heißt nämlich die Hauptfigur, Will Ferrell, kriegt er eine weibliche Co-Moderatorin. Und das wirft komplett sein Leben durcheinander. Es ist für ihn komplett verwirrend, denn er findet sie natürlich hochattraktiv und will natürlich dementsprechend sofort bei ihr landen. Aber sie, ja, lässt ihm halt trotzdem seine chauvinistische Art nicht durchgehen. Und letzten Endes ist es auch wieder eine ganz klassische Geschichte von jemandem, der ganz, ganz oben ist und ganz, ganz viel hat und ganz toll. Und alle bewundern ihn und respektieren ihn. Und genau das steigt der Figur zu Kopf. Und genau das führt zu ihrem Absturz und dann muss man sich von unten wieder hochkämpfen. Also es ist genau wie bei Ricky Bobby bei Talladega Nights. Und das ist genau, ist aber auch wieder unglaublich lustig, weil auch Anchorman, und der macht das wirklich am explizitesten fast von allen diesen Filmen, weil er so unvorhersehbar ist, weil es Sachen gibt, die komplett lächerlich sind und absurd und wo man sich fragt, so was ist denn los mit euch Leuten, was tut ihr da? Also Anchorman ist vor allem bekannt für ein bestimmtes Meme, und zwar sitzt da Will Ferrell einfach nur am Tisch und sagt, oh boy, that escalated quickly. Wahrscheinlich hat jeder dieses Bild schon mal gesehen, aber weiß gar nicht, dass es aus Anchorman kommt. Und ich verrate nicht, zu welcher Szene sich da eigentlich die Figur äußert, was da genau eskaliert ist, aber ich sag nur so viel, es ist extrem lustig und es ist komplett absurd. Und ja, wie gesagt, man muss sich darauf einlassen können, denn wie gesagt, diese Figuren sind streng genommen nicht sympathisch, denn sie sind alle eben, wie ich schon gesagt habe, sexistisch, Egomanen. Sie sind einfach, ja, nicht Menschen, die man im echten Leben kennen wollen würde. Aber hier ist es glorreich, ihnen bei ihrer Reise zuzuschauen, wie sie ihr eigenes Leben als epische Quest verstehen. Und ja, man will einfach nur sehen, ob sie es auf die Reihe kriegen oder nicht. Und es macht super viel Spaß. Wie gesagt, das sind die Filme von Adam McKay, die kann ich alle empfehlen. Wie gesagt, leider gibt es da von den meisten, also zwei davon gibt es auf Netflix, The Other Guys und Talladega Nights. Die beiden gibt es bei Netflix, die anderen beiden leider nicht. Aber es sind auch alle eben für wenige Euros, ja, leihbar bei den entsprechenden bekannten Streaming-Plattformen. Und nun habe ich eine dritte Kategorie, eine dritte Reihe, über die ich reden möchte, die ich einfach sehr empfehlen kann, gerade auch wieder aus den Gründen, wie schon zuvor genannt, weil sie es ermöglichen, in eine ganz andere Welt einzutauchen. Wirklich fernab von allem, was man selber gerade hat und was einen gerade selber umgibt. Und das sind einfach die Filme des Studio Ghiblis. Ich hoffe, ich sage es richtig. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nie sicher, ob es Ghibli heißt oder Ghibli. Es ist je nachdem, ob man das aus englischen Quellen liest oder aus deutschen, wird es unterschiedlich ausgesprochen. Auf jeden Fall ist es ein Anime-Produktionsstudio. Und die, ja, machen seit sehr, sehr vielen Jahren, seit Jahrzehnten, machen die halt einfach Anime-Filme. Und ich weiß, Anime ist eh schon sowas, das ist nicht für jeden was. Für viele ist diese Kunstform schon schwierig und man findet sich dann nicht so rein. Ich habe es jetzt trotzdem mal empfohlen und ich würde jedem empfehlen, dem Ganzen mal eine Chance zu geben, auch wenn man sagt, man ist da eigentlich nicht so der Fan von. Gerade in der Zeit jetzt machen diese Filme besonders viel Spaß, nicht jede Art von Anime, sondern gerade diese, denn diese Filme spielen oft in einer Form von unserer Welt, nicht wirklich, also manche davon sind auch Straight-Up-Fantasy-Geschichten, aber rein von ihrem Look, von ihrem optischen, von ihrer optischen Präsentation her, sind sie sehr stark an unsere Welt angelehnt und sie sind sehr realistisch gezeichnet an vielen Stellen. Und das ist was, was ich ungewöhnlich finde oder was für mich heraussticht. Und in diesem Fall im Vergleich zu anderen Sachen aus dem Genre oder aus dieser Präsentationsform, sage ich mal, denn Anime muss nicht immer realistisch sein. In vielen Fällen sind es dann irgendwelche Ninja-Dörfer oder irgendwelche, ja, Science-Fiction-Szenarien und alles ist völlig überhöht und abstrakt und absurd. Aber in dem Fall sind die reinen räumlichen Szenarien ganz, ganz realistisch gehalten und sie sind auch wirklich wunderschön detailreich gemalt. Also allein schon deswegen kann man so einen Film vom Studio Ghibli einfach mal anmachen und einfach mal laufen lassen. Die Geschichten sind oft nicht so komplex, das sind oft sehr simple Geschichten und genau deswegen ist es gerade jetzt so schön, die zu gucken, weil sie einem einfach nur ein gutes Gefühl geben, weil man einfach nur da sitzt und eine kleine, simple Geschichte in der Regel guckt, die sich auch relativ stressfrei auflöst, die einfach vor sich hinläuft und dann einfach, ja, alle Konflikte, die es darin gibt, lösen sich auch immer ganz gut auf. Das ist auch kein großer Spoiler, diese Filme gehen in der Regel gut aus und machen aber einfach Spaß, weil sie so wunderschön gemacht sind und weil die Figuren darin einem ans Herz wachsen und ja, wie gesagt, weil es auch Geschichten sind, die sich wirklich um den Menschen drehen, um Menschlichkeit, um Nächstenliebe, um viele positive Aspekte einfach. Und das Ganze eben verpackt in dieser unglaublichen Optik. Und die Filme, die ich hier explizit nennen will, sind zum einen Mein Nachbar Totoro. Das ist ein Film, den ich selber gerade erst endlich gesehen habe. Das ist ein absoluter Kultfilm. Ich habe ihn selber gerade erst zum ersten Mal gesehen. Und er ist eigentlich exemplarisch genau das, was ich für dieses ganze Studio meine. Denn es ist eine simple Geschichte. Es ist keine große, aufregende, völlig haarsträubende, wow, wie sind sie denn darauf gekommen, Story, sondern es ist eigentlich eine recht kleine Geschichte. Es geht einfach nur um zwei Mädchen, die mit ihrem Vater aufs Land rausziehen. Ja, aufs Land rausziehen, also es ist so schön einfach nur, selbst wenn es gezeichnete Landschaften sind, fühlt es sich schön an, das zu sehen, als jemand, der in der Stadt wohnt. Wie gesagt, diese beiden Mädchen wohnen mit ihrem Vater auf dem Land draußen Und eines Tages lernen die Mädchen ja, einen Hüter des Waldes kennen, und zwar Totoro. Und Totoro ist im Grunde eine, ja, ich würde sagen, 2,50 Meter große, ein 2,50 Meter großes Katzenbärwesen, keine Ahnung, irgendwie sowas dazwischen. Und es ist einfach super knuffig und super niedlich. Und ja, wie gesagt, diesen Waldgott lernen sie kennen oder diesen Hüter des Waldes. Und ja, im Grunde hängen sie mit dem einfach rum. Und der Film läuft so vor sich hin und mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, was in dem Film sonst so passiert. Es ist auf jeden Fall keine komplexe Geschichte. Es versucht nicht, das Rad neu zu erfinden. Wo es einfach individuell und kreativ und besonders ist, ist in seiner Präsentationsart. Und das sind alle Filme von diesem Studio. Sie sind wunderschön gezeichnet. Ihre Charaktere fühlen sich lebendig an. Was vor allem auch nicht nur wegen dem, an dem Visuellen liegt, sondern auch an der Geräuschkulisse. Es sind wirklich Filme, die sich extrem stark und auch außergewöhnlich stark in dieser Präsentationsform im Anime durch ihre Geräusche auszeichnen. Also es sind ganz oft viele natürliche Geräuschkulissen, die auch mal ein bisschen laufen gelassen werden. Also es wird auch nicht andauernd Musik unterspielt, sondern manchmal hört man einfach nur das Rauschen des Windes und der Blätter. Und das ist einfach schön. Es ist einfach schön anzusehen. Und deswegen machen diese Filme gerade jetzt in dieser Zeit auch wirklich Spaß. Also zum einen Mein Nachbar Totoro, den ich hier empfehlen kann. Das wandelnde Schloss ist auch ein super tolles Beispiel. Das ist zwar ein Film, der ganz klar in der Fantasy-Welt spielt, also nicht so realistisch angehaucht ist, aber in seiner Optik dann doch wieder. Also alle Dinge, die man da auch sieht, obwohl sie alle gezeichnet sind, haben irgendwie eine gewisse Haptik an sich. Und man kann, manchmal kann man riechen fast förmlich, wie es an diesen Orten ja riechen muss und wie sich das anfühlt, dort zu sein und wie sich gewisse Dinge, Gegenstände anfühlen müssen, obwohl das alles gezeichnet ist, weil es so detailverliebt ist, und ja, nicht willkürlich aussieht, sondern alles ja hat so einen eigenen, hat wirklich einen Charakter, die Sachen in diesen Filmen. Und das wandelnde Schloss handelt eben ja tatsächlich von einem wandelnden Schloss. Das ist ein riesiger Komplex, der auf kleinen, wackeligen Beinen durch die Gegend läuft. Und ja, es geht um ein junges Mädchen, das ja in dieses Schloss gerät und einem Zauber unterliegt und dadurch aussieht wie eine alte Frau und wie sie mit diesem Zauber umgeht und was sie für Kreaturen auf dieser Reise trifft, das will ich auch gar nicht vorwegnehmen. Das macht wirklich Spaß, das selber zu sehen. Und es ist wieder ein Film, der eben einfach ermöglicht, was völlig anderes zu sehen. Man vergisst komplett 2 Stunden, dass man sich gerade mit irgendwelchen anderen Sachen rumschlagen muss und dass man die ganze Zeit in seiner eigenen Wohnung sitzen muss, in seinem eigenen Haus. Und deswegen passt das nicht so gut in diese Reihe. Was habe ich da noch zu bieten? Porco Rosso. Da spreche ich noch weniger drüber, denn es ist bei mir auch eine Zeit lang her, dass ich den gesehen habe. Porco Rosso geht einfach nur um ein Schwein, was aber Teil der Gesellschaft ist, im Sinne von, es kann reden, es trägt Kleidung, also in dieser Welt ist es auch überhaupt nicht besonders, dass dieses Schwein auch einfach wie ein Mensch behandelt wird. Und Porco Rosso, dieses Schwein ist eben einfach ein richtiges Fliegerass. Und darum geht es im Grunde. Es ist einfach, das ist die Story im Grunde. Ihr seht schon, diese Geschichten sind sehr simpel, sehr klein und trotzdem machen sie wirklich, wirklich Spaß, weil sie eben, ja, weil sie einfach, es sind wie moderne Märchen. Das ist wirklich die beste Bezeichnung dafür. Ich weiß es gar nicht, ob die teilweise nicht tatsächlich auf japanischen Märchen jetzt beruhen, die wir dann dementsprechend nicht kennen. Aber ja, also das ist auch noch so einer, der einfach da gut reinpasst, weil er wunderschön gemacht ist und ja, sich überhaupt nicht mit Realität aufhält. Ja, das ist einfach schön gemacht. Und natürlich, rein vom Titel, der klassischste Film, um den hier noch zu nennen, ist Chihiros Reise ins Zauberland. Ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, ich werde ihn jetzt auch demnächst erst wieder anschauen. Es geht um ein Mädchen, das in eine Art Zauberwelt eintaucht, ähnlich wie bei Alice im Wunderland. Und was dieses Mädchen dann erlebt ist, dass es in einem Badehaus anfängt zu arbeiten. Und in diesem Badehaus verkehren Götter. Und diese Götter sind natürlich unglaublich witzig und kreativ gestaltet. Und ja, erstmal geht es nur darum, dass ja, dieses Mädchen, das Chihiro dort arbeitet, und dort zurechtkommt. Und mehr verrate ich auch nicht, weil all diese Filme sind deswegen so schön, weil man nicht weiß, wo sie hinführen und weil sie manchmal ganz simple Geschichten erzählen und manchmal auch sehr komplexe Geschichten, die einen hohen, fantastischen Charakter haben und wo es schön ist, da blind reinzulaufen, weil sie sich umso mehr wie ein Abenteuer dann anfühlen. Und was dann auch noch gut mit reinpasst, ist der letzte Film, den ich jetzt nennen will für diesen Podcast. Und das ist vielleicht der, meiner Meinung nach bisher zumindest, mit einer der kompliziertesten und schwersten von vom Studio Ghibli. Es gibt noch einen, der ist noch schwerer, aber der ist tatsächlich deprimierend und traurig und deswegen behandle ich den hier nicht. Aber die Rede ist in diesem Fall hier natürlich von Prinzessin Mononoke. Das ist mein erster Film gewesen, den ich vom Studio Ghibli gesehen habe. Wie viele Menschen habe auch ich den damals im Fernsehen gesehen, als der, glaube ich, tatsächlich am 24. Dezember lief der im Fernsehen. Ich durfte abends keinen Fernsehen gucken, also das heißt, du durfte. Natürlich hat man am Heiligabend anderes zu tun, als Fernsehen zu gucken, oder zumindest war das bei uns immer so. Aber ich habe ihn mir damals auf Videokassette aufgenommen, daran merkt man auch, wie alt ich bin. Und genau, da habe ich den das erste Mal gesehen, habe ihn dann direkt am 25. morgens, habe ich ihn mir auf Videokassette angeguckt. Und das war meine erste Berührung mit diesem Studio und mit diesen Filmen. Und ich war mir damals nicht bewusst, dass die anderen Filme von diesem Studio eigentlich eher leichter und lockerer sind. Denn Prinzessin Mononoke ist schon ein bisschen schwieriger und ein bisschen härter in seiner Thematik. Denn es geht ganz konkret um ja, die Industrialisierung des Menschen und wie er damit die Natur verbannt und zerstört. Und das Ganze ist aber verpackt wieder in einer fantastischen Geschichte. Es geht um die Wolfsprinzessin Mononoke, die mit Wölfen eben lebt, mit ihnen groß geworden ist, aber selbst ein Mensch ist. Und wie sie ja ihren Kampf gegen die Menschen führt, die sich immer weiter mit ihrer Technologie ausbreiten. Dieser Film ist an manchen Stellen sehr traurig, der Film ist auch immer mal wieder ernst. Was er aber trotzdem auch ist, genau wie alle anderen Filme, die ich genannt habe von Studio Ghibli, er ist unglaublich schön gemacht. Also für mich auch bis heute einer der schönsten animierten Filme überhaupt. Also die Animation ist bahnbrechend für mich. Es ist unfassbar, wie lebendig das alles wirkt, weil es wirklich so detailreich auch wieder gestaltet ist. Der Film ist auch manchmal ein bisschen brutal, also das auch. Er ist wirklich auch in dem Sinne kein Kinderfilm, würde ich sagen. Also er kann verstörend sein, wenn man das als Sechsjähriger guckt, glaube ich, wäre das ein bisschen too much. Aber ja, dementsprechend, den wollte ich auch noch genannt haben, einfach weil das auch so mein Lieblingsfilm nach wie vor vom Studio Ghibli ist. Aber er ist ein bisschen ernster als die anderen, aber trotzdem macht es unglaublich viel Spaß, ihn zu gucken, weil er eben, genau wie alles andere, was ich heute genannt habe, die Möglichkeit bietet, zu entkommen. Einfach mal in eine andere Welt einzutauchen und sich mit was anderem zu beschäftigen, als mit der eigenen Umwelt und den eigenen ja, Problemen, die jetzt gerade so wahrscheinlich für jeden präsent sind. Ja, so viel dazu. Das war jetzt mal ein etwas kürzerer, aber umso gequetschterer Podcast vom Toffer-Offer. Es wird weiter diesen Podcast geben, soweit ich das weiß und soweit ich da auch immer noch Bock drauf habe. Es wird natürlich dementsprechend dann sich auch immer mehr wahrscheinlich jetzt über die nächste Zeit auf Filme oder auf persönliche Empfehlungen verlagern. Aber ob ihr jetzt aufgrund meiner Empfehlung in ein Kino geht und dafür einige Euros eure Tickets kauft oder euch eben die Filme dann jeweils für 2-3 Euro ausleiht, finanziell, glaube ich, bleibt das Gleiche, was ich dann hier empfehle. Und ja, dementsprechend kann ich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr auf Geheimtipps eingehen, die es die letzten Jahre schon so gibt. Und eigentlich war das mal die Idee dieses Podcasts, mehr über Dinge zu reden, die ich bereits mag und kenne, anstatt auf ja, die aktuellsten Sachen einfach nur einzugehen, die gerade rauskommen. Das hat sich ein bisschen dahin entwickelt mit dem Kino und ich gehe auch immer noch gerne ins Kino. Ich finde, das ist eine ganz andere Art, ein Medium zu erleben. Aber gerade in diesen Umständen hier und in diesen ja, Zeiten ist es, glaube ich, das Schlauste, einfach auf der Couch zu sitzen und sich einfach mal was Gutes reinzuziehen und einfach mal 2 Stunden ja, woanders hinzuschauen als in die eigene Welt. So viel vom Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal.